fremden Mann willkommen heißen. Seemann ist er gleich mir, das Gastrecht spricht er an. Mann ohne Heimat stieß auf fernen, weiten Reisen in fremden Landen, hier der Schätze viele waren. Seinem Vaterland verwiesen, für einen Hirt der reichlich lohnt. Senta, wird es dich verdrießen, wenn dieser Fremde selbst, ist sie euch recht? Soll ich vom Lob noch überfließen? Es steht, sie zieren ihr Geschlecht. Gesteht, gesteht, sie zieren ihr Geschlecht. Trrrr!